Kundgabe 5544. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.11.1952. Gerüttelt Maß von Gnade. Ein gerüttelt Maß sollt ihr empfangen. Nicht karg bedenke ich euch mit meiner Gnade, sondern lasse sie euch überreichlich zufließen, so dass ihr nur immer euch aneignen könnet, dass ihr sie verwerten könnet zu eurer Aufwärtsentwicklung. Doch eine Gabe, die euch meine Liebe zuwendet, sollet ihr auch wert halten. Ihr sollet sie betrachten als ein Geschenk eures Vaters im Himmel, der euch dadurch zur Höhe verhelfen will, und ihr sollet sie auswerten, weil sie sonst völlig nutzlos bleibt. Und so auch sollet ihr mein Wort betrachten als ein außergewöhnliches Gnadengeschenk, das ich euch zur Endzeit bringe durch meine Jünger, die ich mir selbst erwählt habe zum Dienst für mich. Ihr sollet mein Wort mehr schätzen als alles andere in der Welt, denn es ist ein Liebesstrahl aus dem geistigen Reich. Es ist etwas Geistiges, das euch berühren soll, damit auch ihr vergeistigt werdet, noch auf Erden. Es ist wahrlich ein Geschenk von unermesslichem Wert, denn die Menschheit ist mir so fern, dass sie mich nicht mehr erkennt. Nun aber ihr ein Beweis gegeben wird, dass ich euch Menschen näher bin als je. Ich spreche euch selbst an, also muss ich auch sein. Und dass ich euch selbst anspreche, werdet ihr fühlen, so ihr guten Willens mein Wort entgegennehmet. Mein Wort ist eine Gnade von unnennbarer Wirkung, und es führt euch unfehlbar zur Höhe. Doch es zwingt euch nicht, wie alle meine Gnaden euren Willen voraussetzen, um an euch wirksam werden zu können. Und darum kann ich nur immer wieder euch ermahnen, meine Gabe von oben in Empfang zu nehmen, nicht daran vorüberzugehen oder abzuweisen, so sie euch dargeboten wird. Und bedenket, dass ihr auf meine Gnade angewiesen seid, weil ihr allein zu schwach seid. Bedenket, dass euch jederzeit Kraft und Gnade zur Verfügung steht und ihr aus eurem Schwächezustand euch befreien könnet, wenn ihr es wollt. Bedenket aber auch, dass ihr einen freien Willen habt und von selbst handeln müsset, dass ihr also euch auch der Gnaden bedienen müsset, um herauszukommen aus dem Elendszustand, in dem ihr weilet. Und so ein Mensch völlig unwissend ist, gebe ich ihm Aufklärung durch mein Wort. Ich belehre ihn und zeige ihm alle Mittel an. Ich bringe mich selbst ihm nahe und strecke ihm die Hand entgegen. Aber er muss meine Hand ergreifen und tun, was ich verlange, und ihm durch mein Wort kundgebe. Dann nützet er eine Gnade von höchstem Wert, und er erreicht mühelos das Ziel, das ihm für das Erdenleben gesteckt wurde. Er schreitet zur Höhe, und seine Seele befreit sich von jeder Fessel. Sie wird durch meine Gnade selig. Amen.